Today is the first day of the Passion Week. Heute ist die erste Woche der Passionswoche, der Karwoche. The saddest week in human history. Die traurigste Woche der gesamten Menschheitsgeschichte. Jesus comes into Jerusalem. Jesus zieht ein nach Jerusalem. And he is welcomed. Er wird willkommen geheißen. And the crowd is saying, die Menge ruft. Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba, Bashem Adonai. Baruch, Baruch, let's say that, Baruch. Baruch. Haba. Haba. Bashem. Bashem. Adonai. Adonai. Baruch. Baruch. Haba. Haba. Bashem. Bashem. Adonai. Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. And the last words that Jesus said publicly, die letzten Worte, die Jesus öffentlich gesprochen hat, he said, Jerusalem, Jerusalem. Er rief, Jerusalem, Jerusalem. I've sent you the prophets. Ich habe Propheten zu dir gesandt. And you killed them. Und du hast sie umgebracht. I would have taken you under my wing like a mother hen. Ich hätte euch, oder Jerusalem, unter meine Flügel genommen. Takes her chicks. Wie eine Mutterhenne ihre Küken nimmt. But you were unwilling. Aber ihr wart nicht willig. And so I leave you desolate. So lasse ich euch jetzt verwüstet da, einsam. And you will not see me again. Verlassen zurück, ihr werdet mich nicht sehen. Until you say, bis ihr sagt, Baruch Habab, Bashem Adonai. Gesegnet ist er, der kommt im Namen des Herrn. And that day is coming still. Und dieser Tag, er steht noch bevor. And we'll talk about that tonight. Und darüber werden wir sprechen. Okay, I want to show you a video of our trip. Ich möchte euch ein Video zeigen. Just to give you a taste of, just to give you a little bit of context for the message tonight. Um euch einen gewissen Geschmack zu geben, was wir erlebt haben, aber auch um die Botschaft in einen Zusammenhang zu setzen. So Jesus came into Jerusalem. Jesus zog hinein nach Jerusalem. Just to give you an idea of what maybe he heard. Um euch eine Vorstellung zu geben, was er da vielleicht gehört haben mag. I'm going to try this. Ich will das jetzt mal ausprobieren. This is the real deal. Das ist jetzt das Echte. This is not a souvenir. I bought this from a guy who sells these for churches and temples. Das ist kein Souvenir. Ich habe es von jemandem gekauft, der das verkauft für Gemeinden und für Tempel und Synagogen. The Christian bookstore in Nazareth. In einem christlichen Buchladen in Nazareth. Took me 2 days just to get a simple sound out of it. Hat mir 2 Tage gebraucht, bevor ich da einen einfachen Klang rausgebracht habe. Dann probieren wir mal. You don't want to ask me if you can use this. Also, werdet mich bitte nicht fragen, ob das auch verwendet wird. Because I've been spitting in it for 10 days. Das schon 10 Tage da hineingespuckt. And it took me 2 days to figure out how to make a sound. So ich habe 2 Tage gebraucht, um herauszufinden, wie man da einen Klang erzeugt. I don't want you spitting in it. Und ich möchte nicht, dass ihr da dort hineinspuckt. Unless you know how to do it. Es sei denn, dass ihr wisst, wie es geht. Show us. Dann könnt ihr es uns zeigen. Okay. Let's begin. Lord, bless this, I pray. Herr, bitte segne das. To your glory in Jesus' name. Zu deiner Herrlichkeit. Amen. Amen. When I got saved in 1976, als ich errettet wurde 1976, there was a song on the radio, Christian radio. Gab es ein Lied im christlichen Radio? Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Why won't you believe in him? Warum glaubst du nicht an ihn? Don't you know? Weißt du nicht? Can't you see? Kannst du es nicht sehen? Your king is this man from Galilee. Dein König ist der Mann aus Galiläa. How many people heard that song? Wie viele kennen dieses Lied? Jerusalem, oh Jerusalem, why won't you believe in him? Don't you know? Can't you see? Your king is this man from Galilee. Israel, oh Israel, Who's Messiah? Can't you tell? Don't you know? Can't you see? Your king is man from Galilee. I sang that song probably 900 times while I was there. Dieses Lied vielleicht 900 Mal gesungen, als ich dort war. Day long, over and over, as I was just there, amazed. Ich habe es die ganze Zeit gesungen, als ich dort war und in völligem Erstaunen at war. How much revelation of Jesus there is there. Ich war so erstaunt, wie viel einfach von Jesus offenbar ist dort. Bethlehem, Nazareth. Crosses. Die Kreuze. People selling things in stores about Jesus. Überall werden Dinge verkauft in Läden über Jesus. And yet the messianic community is so small. Und doch ist die messianische Gemeinschaft unter ihnen so gering. Even smaller than the percentage of Christians in Austria. Und sogar geringer als vielleicht die Anzahl der Christen hier in Österreich. The church, we visited a church in Nazareth. Wir haben eine Gemeinde besucht in Nazareth. You know what? They could use our help. Sie könnten unsere Hilfe gebrauchen. They really could. I just Sie könnten wanted to weep. Wirklich unsere Hilfe gebrauchen. I said, wow, these people can use our help. Bei der Tränen in den Augen. Sie können unsere Hilfe zu sehr gebrauchen. I talked to an Arab pastor. Ich habe mit einem arabischen Pastor gesprochen. Every night at 8 o'clock, we heard a message from a different, like an Arab pastor, an Israeli pastor. Jeden Abend so gegen 8 haben wir verschiedene Botschaften gehört von einem arabischen Pastor, israelischen Pastor. Pastor Al Nucharoni was there with Billy. They came and they spoke to us. Dann Pastor El und Billy Nucharoni haben zu uns gesprochen. I was interviewing people and talking to tour guides and. Ich habe mit vielen, vielen Leuten gesprochen, sie interviewt mit. Leitern gesprochen von Gruppen. At the parliament I was interviewing, I was talking to this tour guide. Ich war im Parlament, ich habe dort mit einem Leiter gesprochen, der eine Gruppe führte. And finally he got kind of tired of all the questions I was asking. Und plötzlich hatte da diese ganzen Fragen irgendwie, die waren ihm zu viel. And I said, look, I'm on the leadership team of a church. Ich sagte ihm, wissen Sie, ich bin im Leitungsteam einer Gemeinde. I need to know this. Ich muss diese Dinge wissen. I need to understand Israel. Ich muss Israel wirklich richtig verstehen. I need to understand what's the percentage of orthodox Jews? What's the percentages? Verstehen, wie viel Prozent sind orthodoxe Juden hier? He said, well, 15% is ultra orthodox. Naja, so 15% sind ultra orthodox. The guys with the black caps and the long sideburns and black. Man kann sie leicht erkennen an ihrer Kleidung. Then there's a little larger percentage of orthodox. Und dann gibt's eine etwas größere Prozentzahl an orthodoxen Juden. And then there's a larger percentage of just secular Jews. Und dann einfach der größere Teil sind einfach weltliche Juden. And then Juden. There's a section of atheist Jews. Und dann gibt's dann auch noch ganzen Bereich an eher atheistischen and Juden. And a little sliver of messianic Jews. Und dann ganz paar messianische Juden. But everybody kind of mixes, you know, your und father is so orthodox, you're secular, your cousin maybe messianic, and it just all mixes together. Das geht durch die Familie, der eine so, der andere so, der andere so. From all different countries in the world. Von all den verschiedenen Ländern der Welt. But the one thing they all have in common. Aber was sie alle gemeinsam they haben. They all believe that the Bible contains the history of Israel. Sie alle glauben, all dass die Bibel aber die Geschichte Israels beinhaltet. All across the board, all of them. Alle von ihnen, alle Gruppen glauben das. So I said to him, what are you? Und ich fragte, wo stehst du? And he says, I'm secular. Ich bin weltlich, sagte I said, so the parting of the Red Sea. Also die Teilung des Roten Meers. He said, well, yeah, I don't believe it was a miracle. Ich glaube nicht, dass es so ein Wunder war. Believe they found a way. Ich glaube, dass sie da irgendwie so einen Weg dadurch gefunden haben. And I said, you know what? I need to understand. Ich sagte ihm, ich muss das verstehen, bitte hilf mir. Because there's a lot of different ways that Christians view Israel. Denn es gibt da viele Art und Weisen, wie Christen euch Israeliten sehen. I told him I was with the pastor 3 weeks ago for prayer upstairs. Ich sagte ihm, ich hatte ein Gebetstreffen gehabt mit einem Pastor vor 3 Wochen oben im Büro. And he said to me, er sagte zu mir, God has no plan for Israel. Gott hätte keinen Plan für Israel. We are now Israel. Wir seien jetzt Israel, sagte der Pastor. It's over for them. Das ist vorbei für sie. And I said, are you kidding me? Machst du Späße? He said, no. We have replaced Israel. Wir haben Israel ersetzt. So sagte er. I was absolutely shocked. Ich war völlig schockiert. And when I told this to the tour guide, he was shocked. Und als ich das diesem Gruppenleiter dort sagte, bei der Führung, war er schockiert. And I said, but you know what? I love Israel. Weißt du, was sagte ich ihm? Ich liebe Israel. And I share Christ with him about how Christ will return. Und ich habe mit ihm einfach Christus mitgeteilt. The blindness that has come on Israel. Wie Christus wiederkehren wird und wie in einer gewissen Weise Blindheit über Israel liegt. And this is what we want to talk about today. Und über dieses Thema wollen wir sprechen, über diese Verblendung. So, Matthew chapter 21. Wir beginnen mit Matthäus Kapitel 21. You don't have to turn here. Just listen. Just hört einfach mal zu. Matthew 21. Jesus comes to Jerusalem. Jesus kommt nach Jerusalem. And it says in verse 5, tell the people of Jerusalem, look, your king is coming. Sagte Tochter Zion, siehe, dein König kommt. He's riding on a donkey. Zu dir, auf einer Eselin. It's not what they expected. Das war nicht, was sie erwartet haben. A blindness came to Israel. Eine Verblendung kam über Israel. Because they didn't understand what sanctification meant. Weil sie wussten nicht, was Heiligung bedeutet. God wanted a nation that was sanctified. Gott wollte eine Nation, die geheiligt war. Because Messiah was going to come through this nation of Israel. Denn der Messias sollte ja kommen durch die Nation Israels. A blessing to the whole world. Und er sollte werden zum Segen für die gesamte Welt. He wanted them sanctified. Er wollte sie geheiligt haben. But somehow they began to see sanctification as exclusion. Aber irgendwie sahen sie dann die Heiligung als eine Exklusivität, als etwas, was ausschließt. Exclusion, not accepting. Exclusion, also dass man nicht jemanden annimmt. Excluding people from my sphere. Dass ich da exklusiv bin. Ich tue Leute praktisch nicht in meine Sphäre hineinlassen. Jesus was the most sanctified person who ever walked the face of the earth. Jesus war die Person, die am heiligsten war, die je die Erde betreten hat. Sanctified means set apart unto God. Geheiligt bedeutet, dass er einfach total sein Leben beiseite gesetzt hat für Gott. And yet he was the most inclusive person who ever walked the face of the earth. Und doch war die Person, die alle inkludiert hat, das heißt, in seine Mitte genommen hat. Zacchaeus. Zacchaeus. The centurion. Der Centurion. Blind Bartimaeus. Der blinde Bartimaeus. Nicodemus. Nicodemus. He covered the whole spectrum of people. Das gesamte Spektrum an Menschen und Leuten, die damals waren. The Samaritan woman at the well. Die Samariterin bei der Quelle. The Syrophoenician woman. Die Syrophoenische Frau. He was the most inclusive person who ever walked this planet. Er hat alle mit eingeschlossen, mit angenommen. Do you know what makes us exclusive? Wisst ihr, was uns exklusiv macht, als Leute, die ausschließen? Is when our sanctification. Das geschieht dann, wenn unsere Heiligung. Which means my walk with God. Das heißt, mein Wandel mit Gott. My life with God. Mein Leben mit Gott. When it's based on the law. Wenn das nur im Gesetz seine Grundlage hat. And that's an amazing tip. Und das ist einfach ganz erstaunlicher Tipp. You can have all the grace theology books in your library. Du kannst all die Bücher über Gnadentheologie in deiner Bücherei haben. You can call your church Grace Super Duper Church. Und du kannst deine Gemeinde so Gnaden über drüber Gemeinde nennen. You can name your children Grace 1, Grace 2. Du kannst sie nennen Gnade 1, Gnade 2, Grazia. Susie Grace, Mary Grace. Mary Grace. You can name your dog Grace. Und deinen Hund kannst du Grace nennen. But if you're not inclusive, aber wenn du nicht andere in deine Mitte nimmst, you are under the law. Dann bist du unter dem Gesetz. Luke chapter 18, verse 9. Lukas Kapitel 18, Vers 9. Jesus told the story. Jesus erzählt die Geschichte. To the Pharisees, it says in verse 9, who trusted in themselves as righteous. Er sprach zu den Pharisäern, die auf sich vertrauten, dass sie doch gerecht seien. And despised others. Aber andere verachteten. When you are trying to establish some kind of basis of acceptance before God, wenn du irgendwo da eine Grundlage für die Annahme vor Gott da selbst begründest, you are immediately in competition with everybody else. Dann stehst du sofort im Wettstreit mit allen anderen. And then you become exclusive. Und dann wirst du exklusiv. Du stehst einfach aus. This is the mistake the Jews made. Und das ist dieser Fehler. That's why they were so blind to Christ. Deshalb sind sie so blind gegenüber Christus. That's why they were so irritated by the things he did. Deshalb waren sie so irritiert von den Dingen, die er da tat. I mean, to heal the blind man on the Sabbath. Den Blinden am Sabbat zu heilen. And they were more concerned about the Sabbath than they were the blind man. Sie waren besorgter um den Sabbat Und wir halten den Sabbat als den Blinden. You hypocrites. Er sagte, ihr Heuchler. You pull if your oxen falls into a pit on the Sabbath. Bitte schön, wenn euer Ochse da hineinfällt, in eine Grube am you Sabbat. You don't hesitate to pull the oxen out. Dann zögert ihr doch nicht, den Ochs da herauszuziehen. But I've healed the blind man. Aber ich habe einen Blinden geheilt. And you curse me. Und ihr verflucht mich. Hypocrites. Ihr Heuchler. When we're exclusive, when we're under the law, wenn wir exklusiv sind unter dem Gesetz, we cannot perceive what God is doing. Dann können wir nicht wahrnehmen, was Gott tut. And so blindness came over the nation of Israel. So kam eine Verblendung über die Nation Israels. In Romans chapter 11, in Römer Kapitel 11, verse 8, Vers 8, God has put Israel into a deep sleep. Gott hat Israel in einen Tiefschlaf versetzt. He has shut their eyes. Er hat ihre Augen verschlossen. Because they tried to do it their way. Die haben es auf ihre Art und Weise versucht. Now we can illustrate that a little bit. Wir können es ein bisschen veranschaulichen. Wait, I'll save the illustration. I want. Well, maybe I'll. Wait a second. Sorry about that. We can illustrate it. Wir können das veranschaulichen. Luke chapter 15. Lukas Kapitel 15. The story of the two sons. Diese Geschichte von den beiden Söhnen. Younger, the older. Der jüngere Sohn, der ältere Sohn. We all know the story. Wir alle kennen die Geschichte. The younger son went out and lived like. I almost said the word. Also der Jüngere, er ist ausgezogen und hat gelebt so wie die. He lived like 80s. Er hat gelebt so wie den 80ern. Oh, he lived like hell, come on. And he just went out. Er zog einfach aus. And he just. He pulled out all the stops. Und er hat alle Grenzen überschritten. He came back. Er kam zurück. His father loved him. Sein Vater nahm ihn auf und liebte ihn. He was so happy to see him. Er war so glücklich, ihn zu sehen. Killed the fatted calf, did the whole thing for him. Er schlachtete das gemästete Kalb und hat alles für ihn da gemacht. And the older brother und der ältere Bruder was extremely upset. Er war, hat sich da extrem drüber aufgeregt. Now let's apply that to the nations. Lass uns einmal das anwenden auf die Nationen. The younger brother represents the nations. Der jüngere Bruder, das repräsentiert die Nationen. Israel, the older brother represents Israel. Und der ältere Bruder repräsentiert Israel. The nations have no inheritance. They've lost their inheritance. Die Nationen haben kein Erbe. Sie haben es verloren. Romans chapter 1. Römer Kapitel 1. They suppress the truth about God. Sie haben die Wahrheit über Gott einfach unterdrückt. They knew about God. Sie haben von Gott gewusst. They denied God. Haben Gott einfach verleugnet. And they went into unbelievable lawlessness and godlessness. Und sind da hineingefallen in eine unfassbare Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit. And in Christ. Aber in Christus. God was inviting the nations back. Hat Gott die Nationen wieder zurück eingeladen. The sanctification of Israel, die Heiligung Israels, if it had not been under the law, wenn sie nicht unter dem Gesetz gewesen wäre, they would have opened their arms. Dann hätten sie ihre Arme geöffnet für sie. But watch this. Aber schaut zu. The older brother is Israel. Der ältere Bruder ist Israel. And Israel, the older brother cannot perceive his father's love for the younger brother. Der ältere Bruder kann die Liebe des Vaters für den jüngeren Bruder nicht verstehen, nicht wahrnehmen. He doesn't get it. Er kapiert das einfach nicht. The father reasons with him. Und der Vater versucht ihm zur Vernunft zu bringen. How could we not have celebrated? Wie hätten wir denn nicht feiern können? Your brother was dead and now he's alive. Dein Bruder war tot und jetzt How lebt could we er wieder. Not celebrate? Wie können wir das nicht feiern? How can you not rejoice? Wie kannst du dich da nicht dran freuen? But he couldn't. Aber er konnte es nicht. Because he didn't understand his father's love. Weil er die Liebe seines Vaters nicht verstand. So the younger brother comes back. So kommt der jüngere Bruder zurück. He has no inheritance because he wasted it all. Er hat kein Erbe mehr, denn er hat es alles verschwendet. But now he's engrafted into the older brother's inheritance. Aber jetzt wird er wieder eingepfropft in das Erbe seines älteren Bruders. And this is Romans 11. Und das ist Römer 11. Which starts with this verse. Und das beginnt mit diesem Vers. It says, I ask then, has God rejected Israel? Ich frage, hat Gott Israel zurückgewiesen? Permanently? No. Für immer? No. Nein. They stumbled. Sie sind gestolpert. They became blind. Sie wurden blind. Now it's an opportunity for the nations to experience the blessing of Christ. Nun ist die Gelegenheit da für die Nationen, dass sie den Segen Christi empfangen können. So go back to the story. Gehen wir zurück zur Geschichte. The younger brother comes home. Der jüngere Bruder kommt nach Hause. He's grafted into the older brother's inheritance. Er wird da eingepfropft in das Erbe des älteren Bruders. Because everything left would go to the older brother. Weil ja alles, was übrig war, das ging an den älteren Bruder. Younger brother comes back and he prospers. Und der jüngere Bruder kommt zurück und er erlebt Wohlstand. The older brother is resentful and withdraws. Und der ältere Bruder, der schaut das ganz schief an und er zieht sich zurück. 2000 years later, there's 13 million Jews in the world. 2000 Jahre später gibt es da 14 Millionen Juden in and der there's Welt. About 1.2 billion sogenannte Christians. Aber 1,2 Milliarden sogenannte Christen. Wow. I mean, you got a kingdom of Israel. Es gab ein Reich Israels. And you got this little sect that starts. Und da gibt's diese kleine Sekte, die da drin beginnt. For 300 years, Christianity was a sect. Für 300 Jahre am Anfang war das Christentum wie eine Sekte. Until Constantine. Bis es dann zu Konstantin made kam. It the state religion. Und er hat das zur Staatsreligion gemacht. Now watch this, it's very important. Schaut mal. There's a blindness that's come over Israel toward Jesus. Da ist eine Verblendung, die Israel geschah im Hinblick auf Jesus. I had a friend. Ich hatte einen Freund. His name was Joe. Sein Name war Joe. If you know Keith Green. Wenn ihr Keith Green kennt. And the album called No Compromise. Er hat das Cover gemacht für das Album No Compromise. He's the one who did the cover. Er ist derjenige, der das Cover gezeichnet hat. He was in our Bible study. Er war bei uns in der Bibelrunde. And he played the bass. Er spielt den Bass. He said, Rob, come and talk to my dad. He's like a Jew, you know, like an Orthodox Jew. Er sagte zu mir, hey, Rob, kannst du mit meinem Vater sprechen? Der ist ein orthodoxer Jude. So I went. Ich bin hingefahren. I spoke to his dad for about an hour. Ich sprach mit seinem Vater für eine Stunde. He said, Rob, I understand. I understand. Rob, yes. Ich verstehe das. Very good. Thank you. I understand. Sehr gut. Das verstehe ich. This is great. Großartig. For you. Für dich. Not for him. Nicht für ihn. He's a Jew. Er ist ein Jude. They're blind. Sie sind blind. And because of this blindness, und wegen dieser Blindheit, God promised he would make the Jews a byword. Hat Gott gesagt, dass er die Juden zum Spottwort machen if würde. If you forsake me, wenn ihr mich verlasst, I will make you a byword among the nations. Dann werde ich euch zu einem Spottwort machen unter den Nationen. So there's a supernatural blindness on Israel. Da gibt's eine übernatürliche Blindheit, die auf Israel and there's a supernatural blindness on the nations toward Israel. Und dann gibt's aber auch diese übernatürliche Verblendung der Nationen gegenüber Israel. Supernatural blindness on Israel toward Jesus. Diese übernatürliche Verblendung oder Blindheit Israels gegenüber Jesus. Supernatural blindness on the nations toward Israel. Und diese übernatürliche Blindheit der Nationen gegenüber Israel. I mean, I was like 7 years old. Ich war 7 Jahre alt. And you know, you buy somebody something and du kaufst jemandem etwas. You want the change back. Du möchtest dann das Wechselgeld haben. Your friend takes your candy bar. Und dann der Freund nimmt sich da den Riegel. And you just say, what are you, a Jew? Jude? I mean, that was like right on our lips. Das war direkt auf unseren Lippen. We didn't even know what we were saying. Wir wussten nicht mal, was wir da sagen. Kids. A byword, a proverb, just you're cheap. So zum Spott. You're cheap as a Jew. Du bist so wie ein Jude. My father was so anti-Semitic. Mein Vater war so antisemitisch. He would never watch a movie that had a Jew in it. Er würde sich keinen Film anschauen, der irgendwie einen Juden drin hatte. He would just stand up and say another Jew. And just walk out of the room. Wieder ein Jude. Und er würde weggehen. What is this? Was ist das? It's a supernatural blindness that has gone over the nations. Es ist eine übernatürliche Verblendung, die da auf die Nationen gelegt wurde. Toward Israel. Und zwar gegenüber Israel. Who was supernaturally blinded toward Jesus. Israel, das übernatürlich blind war gegenüber Jesus. Now watch. We cannot get in between that. Und wir können dann nicht dazwischen kommen. We cannot partake of that. Wir können da keinen Anteil haben. God wants us to have a supernatural love for the nations. Gott möchte, dass wir eine übernatürliche Liebe gegenüber den Nationen haben. And a supernatural love for Israel. Und eine übernatürliche Liebe gleichfalls auch für Israel. Because all of us have experienced some kind of anti-Semitism. Das muss übernatürlich sein, denn wir alle haben irgendwie bestimmte Formen des Antisemitismus erlebt. Right, let's say that again. Antisemitism. Bestimmte Formen des Antisemitismus erlebt. And it's inside. Und das steckt irgendwo drin. You know what? I want to read you a promise. Ich möchte da eine Verheißung lesen. A blessing from Psalm 122. Ein Segen aus Psalm 122. When we came over the hill, als wir da über diesen Hügel kamen, and the translator said, "We're coming to Jerusalem now." Und der Übersetzer sagte, jetzt kommen wir hinein nach Jerusalem. As we came over the hill and we saw Jerusalem. Wir fuhren da über den Hügel rüber und wir sahen Jerusalem. The translator almost started to weep. Der Übersetzer fing fast an zu weinen. And he said these words. Er sagte diese Worte. He said, and into the microphone, we had everything. In das Mikrofon. He said, "Shalom lach Jerusalem." Er sagte, ja, Shalom lach Jerusalem. And he said it so beautiful, I almost started to cry. Ich hätte fast angefangen zu weinen. And I said, "What did you just say?" Und was hast du gerade gesagt? He said, "I just said peace to you, Jerusalem." Ich habe nur gesagt, Friede sei dir, Jerusalem. He said, "Teach me to say that." Lehre mich, das zu sagen. So we wrote it down. So schrieb er mir das it auf. It says in Psalm 122. Im Psalm 122. Pray for the peace, verse 6. Pray for the peace of Jerusalem. Bittet für das Heil Jerusalems, für den Frieden. May all who love this city prosper. Mögen alle, die diese Stadt lieben, Wohlstand haben, Wohlergehen haben. That is a blessing of David. Und das ist der Segen Davids. May all who love this city prosper. Mögen alle, die diese Stadt lieben, Wohlergehen haben. I would imagine that we really underestimate how much antisemitism has sunk into our souls. Ich kann mir vorstellen, dass wir alle einfach unterschätzen, wie viel Antisemitismus einfach irgendwie in unsere Seele da eingedrungen ist. From relatives, from friends, durch Verwandte, whatever. Freunde. It's not from the Lord for a believer to have that. Das kommt nicht vom Herrn, dass irgendwie ein Gläubiger so etwas hätte. There's supernatural blindness. Das ist eine übernatürliche Verblendung. God doesn't want that supernatural blindness in my soul. Und Gott möchte nicht, dass ich diese übernatürliche Verblendung, diese Blindheit in meiner Seele habe. God wants supernatural love. Gott möchte übernatürliche Liebe haben. He wants us to be inclusive. Er möchte, dass wir einfach sie mit hineinnehmen. He wants us to love the nation. Er möchte auch, dass wir die Nationen lieben. When I was talking to people there, als ich mit Leuten dort sprach, we went to a church in Bethlehem. Wir waren in einer Gemeinde in Bethlehem. That has a Palestinian a husband and wife leading the church. Und ein palästinensisches Ehepaar, Mann und Frau, leiten die Gemeinde. He went to America. Er fuhr eines Tages nach Amerika. He left Israel. Und verließ er Israel. Wanted to start a life in America. Und er wollte ein neues Leben beginnen in Israel. And someone shared Christ with him in Canada or somewhere. Und jemand hat irgendwie Christus ihm weitergegeben in and Kanada. And they said the Messiah. Der Messias. Was born in Bethlehem. Wurde in Bethlehem geboren. And this guy is from Bethlehem. Und dieser Mann kommt aus Bethlehem. And he said, and the blinders came off. Und plötzlich ging diese Verblendung weg. And he went back, and now he's God has called him to be a missionary to his own people in Bethlehem. Gott hat ihn wieder zurückberufen an seinen Geburtsort und hat ihm gesagt, er soll ein Missionar sein für sein Volk. They all have this sense. Alle haben so dieses Gespür. The translator Heinz, who his name is Chaim now. Chaim. Der Heinz, der Übersetzer oder unser Gruppenleiter bei der Fahrt. That was nice. Hey, Chaim. Chaim. That's his name. Chaim. Chaim. And they all have the sense, whoever you talk to. Wie auch immer du da triffst, sie alle haben das so ein Gefühl, ein Gespür. Something bad's coming. Irgendwas ist da im Busch, irgendwas passiert. Can I tell you what it is? Kann ich euch sagen, was da ist? Zechariah chapter 12. Zechariah Kapitel 12. And maybe it would help us to pray for Jerusalem. Und vielleicht hilft es uns, für Israel zu beten. There is a supernatural blessing attached to that. Und da gibt es einen übernatürlichen Segen, der daran geknüpft ist. I want the full spectrum in my Christian life. Ich will das gesamte Spektrum in meinem christlichen Leben drin haben. I minister in Russia. Ich diene in Russland. We support an orphanage in India. Wir unterstützen ein Waisenhaus I help in Indien. Poor people at the Billa. Ich helfe Leute beim Billa. I'm living in a foreign country. Ich lebe in einem fremden Land hier. We have people going to Romania. Wir haben Leute, die gehen nach Rumänien. And I want to love Jerusalem. Und ich möchte auch die Juden lieben. I want that blessing as well. Ich möchte auch diesen Segen haben. I want to pray for Jerusalem. Ich möchte für Jerusalem beten. I want to go back. Ich möchte da zurückgehen. I want to help those people. Diesen Leuten helfen. We can help them. Wir können ihnen helfen. Now listen, and I'll close with this. Schaut mal zu. Zechariah chapter 12. Zechariah Kapitel 12. This message concerns the fate of Israel. Das ist eine Botschaft, eine Prophetie über das Schicksal Israels. It says, on that day, verse 3, on that day I will make Jerusalem immovable. An diesem Tag werde ich Jerusalem wie einen Stemmstein, zu einem Stemmstein machen. Listen to this. All the nations will gather against it to try to move it. Alle Nationen werden sich versammeln, um ihn hochzustemmen. But they will all hurt themselves. Aber sie werden sich alle dabei verletzen. When I was there, President Obama was there. Als ich dort war, war auch Präsident Obama dort. And I gave him greetings from all of you. Und ich habe Grüße von euch ausgerichtet. And he said this. Er sagte Folgendes. He was with the President of Israel. Er war zusammen mit dem Präsidenten von and Israel. He says, und er sagte, we are your friends for certain. Wir sind ganz sicher eure Freunde. And we are your friends forever. Und wir sind eure Freunde für ewig. But this verse says all nations will come against Jerusalem. Aber da steht drin, alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel versammeln. This is still future. This has never happened. Das hat noch nie passiert. These verses have never been fulfilled. Diese Verse wurden noch nie erfüllt. Verse 8. Vers 8. On that day the Lord himself will defend the people of Jerusalem. An jenem Tag wird der Herr selbst die Bewohner Jerusalems beschützen. The weakest among them will be stronger than King David. Und der Schwächste unter ihnen wird stärker sein als König David. Verse 10. And then I will pour out the spirit of grace upon them. Dann werde ich den Geist der Gnade auf sie ausgießen. And upon David and the people of Jerusalem, und über das Haus David und die Menschen in Jerusalem. They will look on me. They will look on me who they have pierced. Und sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. And they will mourn, und sie werden trauern und wehklagen. As for someone who's lost their only son. Wie über jemand, der seinen einzigen Sohn verloren hat. The whole nation will mourn. Die ganze Nation wird im Wehklagen There's a sein. Day coming when all the nations of the earth will get sick of Jerusalem. Es wird ein Tag kommen, wo of Israel in of the Jewish people in Israel. Alle Nationen sich versammeln werden. Sie werden Anstoß nehmen an Israel und an Jerusalem. Do you know that they have one of the most prosperous economies in the world right now? Wissen Sie, dass sie eins der am stärksten wachsenden Wirtschaften haben weltweit? We are all in recession and they are on a boom. Wir sind alle irgendwie in einem wirtschaftlichen Abschwung und sie haben einen wirtschaftlichen Aufschwung. They are building settlements in the desert. Sie bauen da diese Siedlungen in der It's Wüste. Like cities out there, beautiful. Aber nicht nur Siedlungen, das sind ganze Städte. If they didn't have so much resistance, they would just go through the ceiling. Wenn sie nicht so viel Widerstand hätten, sie würden einfach durch die Decke gehen. And people are going to become jealous. Und Leute werden eifersüchtig werden. Our translator said this. Unser Übersetzer dort sagte, if Israel had to give back the Golan Heights to wenn, Syria or something, Israel die Golanhöhen abgeben müsste an Syrien, all those people in the Golan Heights would move to Galilee. Dann würden alle die Leute da auf den Golanhöhen nach Galiläa ziehen. The Arabs drive Mercedes in Israel. Die Araber in Israel, die fahren the only, Mercedes. Only country in the world, only country in the Middle East. Das einzige Land im Mittleren Osten und Nahen Osten, where a normal Arab wo ein normaler Araber can have a Mercedes. Ein Mercedes haben kann. In Israel. There's a boom. And you know what? When people are blessed, people get jealous. Wenn Leute da Segen erleben, dann werden sie eifersüchtig. The Jews, it says over and over, they were jealous of Jesus, they were jealous of Paul. Also sie sagen es immer wieder, sie waren eifersüchtig auf Jesus, sie waren eifersüchtig auf Paulus. It's not hard to see how this will be fulfilled. Und es ist nicht schwer, sich das vorzustellen, wie sich das dann auch But the erfüllt. Day is coming when God will open their eyes. Aber der Tag kommt, wo Gott ihre Augen öffnen wird. And they will realize, und sie werden erkennen, that Jesus was the Messiah, dass Jesus der Messias war, is the Messiah, dass er der Messias and ist. He's alive. Und dass er lebt. And he loves them. Und dass er sie and liebt. He will defend them. Und er wird sich verteidigen. And they will mourn, they will cry und sie werden wehklagen, sie werden klagen und klagen. Uncontrollably. Unstoppbar. And you know what? Und wisst ihr was? This is my prediction. Und das ist meine Voraussage. Christians, wisst ihr was, Christen, who were exclusive toward Israel, die Israel ausgeschlossen haben, will also cry. Die werden auch wehklagen. Because the exclusiveness has come to the church. Denn diese Form des Ausschließens, das hat auch über die Gemeinde gegriffen. The older brother did not comprehend. Israel did not comprehend God's love for the nations. Der ältere Bruder, in dem Bild für Israel steht er, hat Gottes Liebe nicht verstanden für die Nationen. And now the Christians. Und nun geht es zu den Christen. For the most part. Den meisten it's jedenfalls. In the majority. Die Mehrheit. Don't comprehend God's love for Israel. Sie verstehen nicht Gottes Liebe für Israel. The older brother didn't comprehend the love for the younger brother. Der ältere Bruder verstand nicht die Liebe des Vaters für den jüngeren Bruder. And now that the younger brother has prospered, und nachdem es dem jüngeren Bruder jetzt wieder gut geht, because he was grafted into the older brother, weil er da eingepflanzt oder eingefropft wurde in den älteren Bruder, the descendants of the younger brother, die Nachfahren des jüngeren Bruders, don't understand the father's love for the older brother, verstehen nicht die Liebe des Vaters für den älteren Bruder. And we don't want that in our life. Und das wollen wir nicht in unserem Leben haben. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Matthew 23, 37. Matthäus 23, 37. Die letzten öffentlichen Worte Jesu. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. I sent you the prophets. Ich habe die Propheten zu dir gesandt. And you killed them. Und ihr habt sie umgebracht. I would have taken you like a mother hen takes her chicks under her wings. Ich hätte euch unter meine Schwingen genommen, wie eine Mutterhenne ihre Küken. But you were unwilling. Aber ihr wart nicht willig. So I leave your house desolate. So lasse ich euer Haus jetzt einsam und verwüstet. You will not see me. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Until you say, bis ihr sagen werdet, Baruch haba, Hashem Adonai. Haba. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Gesegnet ist der, der da kommt im Namen des Herrn. Now this unwillingness. Diese Unwilligkeit. You were unwilling. Ihr wart unwillig. To be loved unconditionally. Bedingungslos euch lieben zu lassen. You had to do it yourself. Ihr musst es selber tun wollen. This unwillingness. Diese Unwilligkeit. To understand that it's God that works in us. Dass doch Gott ist, der in uns wirkt. And God loves everybody. Und Gott liebt alle Menschen. And people don't have to come to me to go to God. Und Menschen müssen nicht zu mir kommen, um dann durch mich zu Gott zu kommen. Just send people right to God. Schick sie direkt zu Gott. Every church has a culture. Jede Gemeinde hat eine Kultur. Every church has a different kind of style, a different kind of culture. Jede Gemeinde hat eine unterschiedliche Art und Kultur. That's fine. It's okay. But when we make that culture a hurdle and say you have to become like us to know God. Wenn wir das aber dann zu einer Hürde machen und ihnen sagen, na, du musst werden wie wir, um Gott kennenzulernen. Suddenly we become exclusive. Dann sind wir exklusiv geworden, wir schließen sie aus. And Paul warns in Romans 11. Paulus warnt davor in Römer 11. Beware. Seid achtsam. Beware, because if God didn't spare Israel, denn wenn Gott Israel nicht verschont hat, he won't spare us. Dann wird er auch uns nicht verschonen. God loves us. Gott liebt uns. And this is what he wants us to understand. Und er möchte, dass wir das verstehen. God loves Israel. Gott liebt Israel. We need to receive supernatural love for ourselves. Wir müssen übernatürliche Liebe für uns selbst empfangen. Supernatural love for Vienna. Eine übernatürliche Liebe für Wien. For this world. Für diese Welt. And supernatural love for Israel. Und eine übernatürliche Liebe auch für Israel. So I want you to watch a video now. Ich möchte, dass ihr einmal ein Video euch mit anschaut. And then I'm going to pray. Und dann werde ich beten. A special prayer. Ein spezielles Gebet. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute hier. And you don't have a life with God. Und du hast dieses Leben mit Gott nicht. A living relationship with God. Diese lebendige Beziehung. That's why Jesus came. Deshalb kam Jesus. He wants us to know him. Er möchte, dass wir ihn kennen. He wants to fill our heart with confidence. Er möchte unser Herz einfach mit Zuversicht füllen. Peace, mit Frieden. And joy, Freude. Security, Geborgenheit. Deep sense of significance. Und dieses tiefe Gefühl von Bedeutung. A destiny. Einer Bestimmung. He loves us. Er liebt uns. And the only way you're going to know that. Und die einzige Möglichkeit, wie du das erfahren kannst, is if you ask him into your life. ist, dass du einfach in dein Herz nimmst. Maybe you're sitting over here somewhere in the back. Vielleicht sitzt du irgendwo so hinten. Maybe it's your first time. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Maybe you were just walking down the street and you just came in. Vielleicht bist du einfach so die Straßen lang gekommen und maybe, plötzlich hast du hier drin befunden. Maybe your girlfriend invited you. Vielleicht hat dich deine Freundin eingeladen. He's real. Er ist ganz real. Jesus is real. Jesus ist wirklich. He loves you. Er liebt dich. The Bible says, where two or three are gathered in His name. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. He is there. Da ist er mitten unter Jesus ihnen. Is here. Jesus ist hier. In spirit. Im Geist. He knocks on the door of our heart. Er klopft an die Tür unseres Herzens. And if we open, He'll come in. Wenn wir ihm öffnen, kommt er hinein. He promises that. Er hat das versprochen. Would you pray with me? Wirst du mit mir beten? And ask the Lord to come into your life. Und bitte den Herrn, einfach dein Herz zu kommen in dein Leben. He gave everything on a cross. Er hat am Kreuz alles gegeben. To show His love. Um seine Liebe zu offenbaren. By taking away our sin. Um unsere Sünde wegzunehmen. He could have done nothing more than He did. Er hätte nicht mehr tun können, als er getan hat. When we were there in Israel. Als wir dort waren in Israel. They showed us. The place that the hill he was crucified, you saw it on the video. Da haben sie uns den Ort gezeigt, wo er gekreuzigt wurde, Golgotha. The place of the skull. Die Schädelstätte. And they said that he was crucified right there. Das heißt, dass er direkt dort gekreuzigt wurde. And the main road was right under the place of the skull. Und die Hauptstraße, die war direkt darunter. Not like in the movies, in some remote. Nicht so wie in den Filmen. Everybody could see him. Alle konnten ihn sehen. He was crucified in plain sight. Er ist da gekreuzigt worden, für alle sichtbar. This is the King of the Jews in three languages. König der Juden in drei Sprachen. Humiliated on the main road between Damascus and Jericho. Gedemütigt auf der Hauptstraße zwischen Damaskus und Jericho. For us. Für uns. Pray with me tonight. Betet mit mir. This is your night. Das ist dein Abend. Say these words. Sag diese Worte. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All the terrible things I've done. All die schrecklichen Dinge, die ich gemacht habe. I've thought. Die ich gedacht my habe. My attitude. Getan habe. Meine Einstellungen. My jealousy. Meine everything. Eifersucht. Alles. Forgive me. Bitte vergib mir. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you say those words, though? Can you speak it out? Kannst du das aussprechen? Can you say, God, forgive me? Kannst du sagen, Gott, vergib mir doch. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you say the name of Jesus? Kannst du das Wort aussprechen, diesen Namen Jesus? God, forgive me through Jesus, your Gott, Son. Vergib mir durch Jesus, deinen Sohn. Open my eyes. Öffne meine Augen. Take away the blindness of the nations. Nimm diese Verblendung der Nationen hinweg. Toward you. Dir gegenüber. And now for the church. Und jetzt für die Gemeinde. Is there prejudice in your heart toward any people? Gibt es da Vorurteile in deinem Herzen gegen irgendwelche Menschen oder Völker? Are you exclusive to anyone? Schließt du irgendjemanden aus? To older people or younger people? Vielleicht ältere Menschen oder jüngere? Is your clique so tight no one can penetrate? Ist deine Clique so eng gestrickt, dass da niemand mehr hineinkommt? What is your feeling toward Jewish people? Was fühlst du, wenn du so an jüdische Menschen denkst? Has the prejudice of your father or mother or grandparents sifted into your heart? Sind diese Vorurteile deine Eltern oder deiner Großeltern auch irgendwie dein Herz gedrungen? God loved us while we were His enemies. Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. With a supernatural love. Mit einer übernatürlichen Liebe. Let's pray tonight. Lass uns gemeinsam beten. That God gives us supernatural love, His love. Dass Gott uns übernatürliche Liebe gibt, seine Liebe. For the nations. Für die Nationen. And in particular for Israel. Und ganz besonders für Israel. Would you pray with me? Würdest du mitbeten? Not a natural love. Nicht eine natürliche Not Liebe. A sentimental love. Nicht sentimental. Not a blind love. Nicht eine blinde Not Liebe. A political love. Keine politische Liebe. But love that comes from the cross of Jesus. Sondern eine Liebe, die von dem Kreuz Christi kommt. Father in heaven, we pray today. Vater im Himmel, wir beten heute. And I just pray for our church. Wir beten nicht nur für unsere Gemeinde. That blessing of Psalm 122. dass dieser Segen von Psalm 122, that you would prosper our souls, dass wir einfach Wohlergehen erleben in unseren Seelen, as we love who you love, indem wir lieben, wen du liebst. We pray for this world. Und wir beten für diese Welt. We pray for our city, Vienna. Wir beten für unsere Stadt. We pray for our nation, Austria. Für unsere Nation, Österreich. We pray for Europe. Für Europa. We pray for Africa. Wir beten für Afrika. Asia. Asien. North and South America. Nord- und Südamerika. Australia. Australien. This whole world. Die ganze Welt. We pray for the nation of Israel. Und wir beten für die Nation Israel. That is going to go through a very, very difficult time. Die durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gehen wird. We pray for them tonight. Und wir beten für sie heute Abend. Father, we pray that you would touch people's hearts. Und wir beten, dass du die Herzen von Leuten berührst. Touch the hearts of rabbis. Berühre die Herzen von Rabbinern. Of family members, of settlers. Von Familienmitgliedern, auch von den Siedlern. Of teenagers. Die Teenager. Strengthen the messianic church there, we pray. Stärke die messianische Gemeinde dort. Help us to help them. Hilf uns, dass wir ihnen helfen. We ask tonight. Darum bitten wir dich heute Abend. Let's all close our eyes. Schließen wir unsere Augen. If you want God to heal your heart, wenn du möchtest, dass Gott dein Herz heilt, cleanse your heart. Dein Herz reinigt. Of any kind of antisemitism. Von jeder Form von Antisemitismus. Nobody's looking. I've got Niemand my schaut. Eyes closed. Niemand schaut. Just lift your hand to the Lord and say, Lord, cleanse me. Sag, Herr, reinige mich. Cleanse me. Reinige mich. Set me free. Setze mich frei. Set me free. Setze mich frei. I pray tonight. Bitte heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.